Betroffen sind die persönlichen Daten wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten und möglicherweise auch Sicherheitsfragen und Antworten auf diese. Da viele Verbraucher ihre Sicherheitsfragen, also zum Beispiel Name ihres ersten Haustieres, bei unterschiedlichen Anbietern mehrfach verwenden, liegt darin ein Problem. Auch Passwörter sollen betroffen sein, wie weit diese jedoch verschlüsselt oder entschlüsselt den Angreifern in die Hände fielen, ist noch nicht klar. Das Ändern des Passworts bei Yahoo und, wenn dieses auch bei anderen Diensten verwendet wurde, auch bei diesen, ist jedoch dringend geraten. Nicht betroffen, so Yahoo, seien zum Beispiel Bezahlinformationen wie Kreditkartendaten. Yahoo, das einst als innovatives Vorzeigeunternehmen galt, bietet neben der bekannten Suchmaschine und Mailkonten unter anderem den zeitweise populären Fotospeicherdienst Flickr an. Hinter dem Hack werden regierungsnahe Kreise vermutet. Die Firma, die seit Jahren als Sorgenkind der digitalen Wirtschaft gilt, wurde erst vor wenigen Wochen vom Telekommunikationsanbieter Verizon gekauft.